Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt plötzlich verschwunden. Gibt es jemanden in eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder aus der Verwandtschaft, der plötzlich verschwunden ist, verschwunden vielleicht bis heute ist? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Thema heute Nacht bei uns, plötzlich verschwunden. Erste Anruferin, Esther, 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Esther, du hast dich gemeldet zu diesem Thema, plötzlich verschwunden. Ja. Gibt es jemanden in deinem Umfeld? Ja, mein älteren Bruder, der ist 7 Jahre älter als ich und der ist vor 2 Jahren verschwunden. Vor 2 Jahren? Ja. Erzähl mal die Umstände. Also die Umstände waren eigentlich so, dass ich nicht da war. Ich habe zu der Zeit in den USA gearbeitet und gelebt. Mhm. Und habe von daher auch nicht so viel mitbekommen. Ich war 4 Jahre dort und kam dann den Sommer, also ein halbes Jahr nachdem er verschwunden war, wieder nach Hause. Mhm. Und habe eigentlich so gedacht, er wollte halt wahrscheinlich einfach mal eine Zeit lang für sich irgendwie was machen, das würde er jetzt einfach so... Hm. Aber es hat dir doch bestimmt jemand erzählt, wie das passiert ist. Ja, da hatte ich dann die unterschiedlichsten Sachen erfahren und habe dann halt versucht, Kontakte aufzunehmen zu alten Freunden von ihm und ähnliches, was denn da jetzt genau gewesen ist. Und da ist mir von erklärt worden, dass es wohl so den Anschein macht, also ich habe sehr verschiedene Sachen gehört, aber von einigen Seiten macht es den Anschein, als ob in den letzten 1-2 Jahren, bevor er verschwunden ist, sich sehr zurückgezogen hätte und auch viele Leute immer wieder angeklagt hätte, dass sie ihm nachspionieren würden. Dass sie ihm nachspionieren würden? Ja, also sowas ist mir halt gesagt worden. War er damals in einer Beziehung? Soweit ich weiß nicht. Das heißt, er hat allein gelebt? Ja. Wer hat das denn dann zum ersten Mal bemerkt, dass er nicht da ist? Meine Eltern natürlich. Ja. Er hat es sogar wohl angeblich angekündigt und sie auch gebeten, dass falls er verschwinden sollte, dass sie ihm nicht nachspionieren werden. Mhm. Gab es irgendeinen Brief oder irgendeine Nachricht, die Nein. er hinterlassen hat? Nein. Das nicht? Nee, gab es nicht. Aber immerhin, er hat es angekündigt, sodass man davon ausgehen kann, dass kein Verbrechen vorliegt. Ja, das kann man, also das, den Eindruck habe ich nicht von allem, was ich bisher herausfinden konnte. Dass kein Verbrechen vorliegt, glaubst du? Das glaube ich. Das glaubst du? Mhm. Ja. Mhm. Das klingt aber schon ein bisschen seltsam, dass er sich ausspioniert gefühlt hat. Was steckt dahinter? Was meinst du? Ich habe halt die Sorge, dass, ja, wie man das halt so nennt, so, dass da Verfolgungswahn dahinter stecken könnte oder ähnliches. Also schon eine psychische Erkrankung oder... Ja, willst du so weit gehen? Ja, es fällt mir schwer, das zu sagen, weil als ich nach Amerika ging, habe ich halt meinen großen, tollen Bruder als ganz normalen Menschen erlebt. Also, hattest du brieflichen Kontakt mit ihm, bevor er verschwunden ist? Ich habe das letzte Mal in dem Winter, an dem er verschwunden ist, eine Karte von ihm auch bekommen. Mhm. Was stand da drauf? Das waren eigentlich nur Weihnachtsgrüße und die hatte er dann auch schon aus London geschickt, also da ist er dann wohl als erstes. Ach so, das heißt, da war er schon weg von zu Hause. Ja, genau. Hat er denn große Vorbereitungen getroffen? Konnte man das rekonstruieren? Hat er viel Gepäck mitgenommen? Hat er Geld mitgenommen? Nein, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Mhm. Also. Aber warum weißt du das nicht? Das müssen die Eltern doch alles versucht haben rauszukriegen. Das stimmt. Also ich weiß nur, dass die Wohnung gekündigt wurde und er hatte dann schon vorher Wohnungen gewechselt, schon mehrmals auch innerhalb von Deutschland. Und die Eltern wissen auch nicht, ob er viel Gepäck mitgenommen hat? Die wissen, dass er noch ein paar Mal umgezogen ist und danach sind dann die Spuren verflossen. Also nee, also das heißt auch, ihn hat ja keiner zum Flughafen gebracht oder so. Mhm. Also, na gut, aber die Eltern waren da bestimmt dann in der... Gab es denn dann eine Wohnung noch, die er verlassen hat und die hinterher dann leer stand und euch zugänglich war? Nein. Nein. Also das heißt... Also mein Vater hat davon erzählt, dass er dann nochmal ihn in der Wohnung aufgesucht hatte und dass mein Bruder ihn dann noch mehrmals gebeten hatte, ihn bitte nicht mehr in dieser Wohnung aufzusuchen. Und das sein zu lassen und dann... Nein, ich meine, als der Bruder weg war, dann musste ja offensichtlich dann seine Wohnung leer stehen. Haben deine Eltern sich dann um diese Wohnung, um die Auflösung dieser Wohnung gekümmert? Das müsste ich die mal fragen. Das weißt du nicht, sowas fragt man doch. Ich habe ganz andere Sachen gefragt, auf die Frage bin ich einfach nicht gekommen. Mhm. Also, weil ich habe dann ein halbes Jahr später angesetzt bei der Sache und dann habe ich halt Freunde gefragt. Mhm. Wir sind 2 Jahre vergangen, ihr habt überhaupt kein Lebenszeichen von ihnen bekommen? Doch, ich habe... Im November 97 hat muss er wohl in Cambridge bei einer Jobvermittlung gewesen sein, die von ihm wollten, dass er eine Referenzadresse angibt aus Deutschland. Und da hat er die Adresse von zwei Freunden von sich angegeben, die sich dann bei meinem Vater gemeldet hatten, welcher mir das dann auch weitergesagt hatte. Mhm. Und ich bin dann auch nach London und nach Cambridge geflogen. Mhm. Und bin zu dieser Jobvermittlung gegangen und da ist mir dann gesagt worden, ja, der Jobvermittler meinte auch, wir kriegen ja so viele Leute rein, eigentlich hätte ich mich gar nicht an ihn erinnert, aber in dem Fall war es schon merkwürdig, weil nachdem er halt diese Referenzadressen angegeben hatte, ist er dann wieder plötzlich von einem Tag auf den anderen verschwunden, obwohl er sehr gute Arbeit geleistet hatte, sehr gut ausgesehen hatte, gepflegt gewesen sei, etc., etc. Das heißt, das war das einzige Lebenszeichen, das ihr oder was du von ihm erhalten hast? Ja, ich bin dann noch weiter durch die... Er hat mir dann noch die Adresse angegeben, die mein Bruder angeblich, wo der gewohnt haben sollte zu der Zeit, in Cambridge. Und da bin ich dann auch noch hingegangen und durfte auch in das Haus rein. Da war mein Bruder aber wohl schon ein halbes Jahr vorher ausgezogen. Der hat also eine alte Adresse angegeben gehabt. Mhm. Ist das, und dann... Ja. Das heißt, das war das einzige Zeichen. Es gab dann danach nicht nochmal irgendwas. Nee. Wie fühlen sich deine Eltern? Also, ich glaube, die leiden sehr stark. Ja. Und wie fühlst du dich? Du bist die Schwester, der Bruder ist irgendwo, du weißt gar nicht, ob es ihm gut geht, ob er krank ist, ob er glücklich ist, leidet, das weißt du alles nicht. Es geht rauf und runter. Manchmal, also in Zeiten, wo ich mich dann sehr stark damit befasst habe, weil ich in Cambridge in London war, hat das natürlich mich sehr mitgenommen und dann war es alles sehr schwer für mich. Und dann sind natürlich wieder Zeiten, wo ich so stark in meinem Leben drin stecke. Also es geht hin und her. Ihr habt aber nie irgendeine Organisation oder die Polizei oder irgendwen eingeschaltet? Doch, ich habe versucht, die Polizei einzuschalten. Mhm. Ich habe die Polizei angerufen und ich habe auch in London mit Scotland Yard gesprochen. Und die haben mir alle gesagt, das ist ein erwachsener Mensch. Das ist eine Entscheidung zu gehen, dafür gibt es keinen Grund für uns, ihn zu suchen. Ja, und dann... Gibst du dir, oder wenn du über deine Eltern sprichst, geben deine Eltern sich Schuld an dieser ganzen Entwicklung? Ich glaube schon, ja. Also es gab schon irgendwelche Signale früher offensichtlich, die man vielleicht nicht genug ernst genommen hat. Ich sehe keine, aber natürlich wird jetzt in alles Mögliche was reininterpretiert, ja. Welche Hoffnung hast du? Ich hoffe, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich meinem Bruder irgendwie helfen kann, dass ich das tun kann. Weil ich bin halt immer hin und her gerissen zwischen, soll ich ihn jetzt sein Leben leben lassen und das ist seine Entscheidung? Oder ist da vielleicht ein Mensch da, dem ich jetzt irgendwie helfen kann oder der eigentlich meine Hilfe braucht? Wenn dein Bruder zu dir Kontakt aufnehmen würde wollen, weiß er, wo er dich erreichen kann? Ich hoffe. Ich habe in Cambridge an vielen Stellen meine Adresse hinterlassen, meine neue Telefonnummer, die hat sich natürlich... Esther, weißt du, warum ich das frage? Diese Frage wird sich heute während der Sendung wahrscheinlich noch öfters wiederholen. Es kann ja sein, ich weiß es nicht, dass er diese Sendung verfolgt. Ich meine, sonst hätte ich jetzt auch nicht angerufen. Ja, es wäre ein Zufall. Ja. Das heißt, ich biete jetzt schon mal allen an, die mit denen ich heute Nacht noch reden werde, dass wir natürlich den Kontakt auch herstellen, falls sich dann jemand bei uns meldet. Wenn dein Bruder sich jetzt bei uns melden würde, würden wir natürlich einen Kontakt zu dir herstellen, wenn du das möchtest. Aber du möchtest es ja, wie du sagst. Ja, sicher. Ich möchte den Kontakt. Ja, und er wird sich ja mit Sicherheit jetzt auch erkannt haben durch das, was du erzählt hast. Ja. Also du würdest dich sehr freuen, wenn du von ihm irgendein Lebenszeichen hören würdest. Auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr, Esther. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt plötzlich verschwunden. Wenn es jemanden gibt in eurem Umfeld, der vielleicht von heute auf morgen, ohne es auch anzukündigen, gerade hatten wir einen Fall, wo es schon so ein bisschen angekündigt wurde, der einfach weg ist und ihr euch das gar nicht erklären könnt, warum es dazu gekommen ist. Oder wenn ihr es euch erklären könnt. Wenn ihr jemanden vermisst, könnt ihr mich anrufen heute Nacht 0180 5678 111. Und ihr könnt auch faxen unter 0180 5678 110. Weiter geht's mit Marc, und Marc ist 20 Jahre alt. Hallo? Marc, schönen guten Morgen. Hallo Domian. Ja, also meine leibliche Mutter ist verschwunden, vor 8 Monaten. Mhm. Ich bin Adoptivkind und habe sie vor einem Jahr kennengelernt in Nordenham. Ich komme eigentlich aus Dortmund. Mhm. Bin nach Nordenham hingezogen, um sie kennenzulernen. Und ja, und dann irgendwie von einem Tag auf den anderen war sie weg. Mhm. Jetzt piepst das Handy, ich hoffe, dass... Das ist kein Handy, das ist so ein Home-Telefon. Ach so, ein Home-Telefon, ja. Der Akku leer. Ja. Mich habe ich nicht getraut aufzulegen, ich habe hier noch ein anderes Telefon. Das heißt, die Piepserei wird uns gleich nerven. Ja. Wir machen mal weiter. Du sagst von heute auf morgen, auch von einem auf den anderen Tag. Ja, also ich habe sie zur Rede gestellt, warum sie mich weggegeben hat, weil mich das natürlich heiß interessiert hat. Mhm. Und habe ihr natürlich auch Vorwürfe gemacht. Mhm. Keine krassen Vorwürfe, aber halt Vorwürfe. Mhm. Und ich nehme an, dass es damit zu tun hat irgendwie. Und danach ist das gleich passiert? Ja, ungefähr eine Woche später oder so. Welche Vorwürfe hast du ihr denn genau gemacht? Du sagst keine krassen, aber immerhin Vorwürfe. Wie hast du es formuliert? Also ich habe zu ihr wortwörtlich gesagt, also kann ich das jetzt nicht wiederholen, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, so ungefähr. Ich habe zu ihr gesagt, warum sie mich weggegeben hat, habe angefangen zu heulen, also Wut angefangen zu heulen. Und habe ihr das irgendwie vorgehalten, dass ich das mega scheiße fand. Mhm. Wie hat sie sich erklärt? Ja, sie hat war ziemlich traurig und hat auch irgendwie, weiß nicht, hatte wohl ein schlechtes Gewissen, hat sich aber versucht irgendwie zu rechtfertigen. Mhm. Und wie hat sie sich gerechtfertigt? Dass es mir wahrscheinlich heute nicht so gut ginge, finanziell wie emotional, wenn ich bei ihr gewesen wäre. Wie hast du das denn dann erfahren, dass sie weg ist? Ja, also ich habe natürlich versucht, irgendwie Kontakt wieder aufzunehmen, sie anzurufen, wie normal. Mhm. Und ja, sie ist nicht da und sie möchte nicht sprechen. Und ab da war dann irgendwie weg. Und dann bin ich öfters zu ihr nach Hause gefahren. Mhm. Ja, und da war keiner da, nie. Mhm. Woher bist du jetzt so ganz sicher, dass sie richtig verschwunden ist? Gibt es irgendwelche anderen Leute, die du auch kennst, Bekannte von ihr, die das bestätigt haben? Leider nicht, weil irgendwie versucht keiner mehr eine Kommunikation mit mir aufzunehmen aus dieser Familie. Ich weiß nicht warum. Mhm. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass sie zu dir keinen Kontakt hat oder haben will im Moment. Richtig. Das kann also sein, dass sie verschwunden ist. Es kann aber auch sein, dass das eine gezielte Aktion ist von ihr, um auf Distanz zu gehen zu dir. Kann sein, ne? Also weiß ich nicht, glaube ich nicht so ganz, weil im Endeffekt hat sie mich ja gesucht und hat mich gefunden in Dortmund und wollte mich kennenlernen. Was ist denn mit dieser Wohnung, in der sie lebt? Steht die leer oder? Da wohnt sie nicht mehr. Schätze ich mal, dass sie leer steht oder dass ein anderer wohnt. Mhm. Auf jeden Fall wohnt sie leider nicht mehr da. Mhm. Hast du denn mal da irgendwie geforscht? Hast du im Haus mal gefragt, wohin die Frau gezogen ist, was da los ist? Selbstverständlich habe ich irgendwie geforscht und es hieß irgendwie, ja, wir dürfen ihnen keine also ich habe bei der GSG, das ist so eine, Entschuldigung, das ist so eine Wohnungsgesellschaft nachgefragt und da hieß es, sie dürften mir aus datenschutzlichen Gründen keine Informationen geben. Bist du denn sicher, dass sie ausgezogen ist oder ist sie, oder hat man diese Wohnung ganz einfach irgendwann geräumt? Also ich bin mir nicht sicher. Das ist eine wichtige Frage, ne? Das würde ja bedeuten, im letzteren Fall, dass sie wirklich von heute auf morgen verschwunden ist und ihre Wohnung zurückgelassen hat. Richtig. Ne? Wenn sie selbst aber abgewickelt hat, hat das ja eine andere Bedeutung vielleicht. Ja, stimmt allerdings, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß im Endeffekt gar nichts, nur dass sie weg ist und das tut mir unheimlich weh, wenn ich ehrlich sein soll. Machst du dir Vorwürfe, dass du vielleicht zu hart mit ihr umgesprungen bist? Ja. Mhm. Finde ich, brauchst du aber überhaupt nicht zu machen, Marc. Hm. Also finde ich wirklich, ich finde diese Frage berechtigt, die du deine Mutter gefragt hast. Hm. Und ich finde es auch völlig nachvollziehbar, dass du ihr dann vielleicht auch irgendwie Vorwürfe gemacht hast. Und sie muss eigentlich Manns genug sein, sprich Frau genug sein, dieses dann auch noch auszuhalten. Du hast es ja auch aushalten müssen, dass du ohne deine Mutter aufgewachsen bist, ohne deine leibliche Mutter. Dann muss sie im Prinzip auch mal einmal so ein Gespräch und so einen Vorwurf aushalten. Wenn sie nur deshalb abgehauen ist, finde ich es ausgesprochen feige und spricht nicht sehr, entschuldige, wenn ich das sage, sehr für diese Frau, wenn das wirklich der Grund ist. Ja, also heftig. Also ich weiß nicht so, trotzdem habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm. Was hattest du denn sonst so für einen Eindruck von ihr? Also eigentlich einen ziemlich seriösen Eindruck. Allerdings kam mir das irgendwie komisch vor, dass sie sich dauernd mit mir verglichen hat, wie ähnlich ich ihr doch bin. Mhm. Und also nicht nur rein körperlich, sondern auch irgendwie vom Verhalten her. Und weiß nicht, diese ganze Sentimentalität, Sensibilität, ja. Genau. was macht sie vom Beruf? Was macht sie vom Beruf? Also vom Beruf arbeitet sie in einer Firma, hat sie gearbeitet in einer Firma in Nordenham. Mhm. Und zwar Aerospace oder irgendwie sowas. Ja. Hast du da denn auch mal nachgefragt? Ja, hat gekündigt, ist nicht mehr da. Da ist er auch weg. Mhm. Ja. Das ist ja schon dubios, ne? Die hat also, glaube ich, fast alles aufgegeben, was sie hat. Und das macht mir persönlich ein wenig Angst, weil ich weiß nicht, was los ist. Und mhm. keiner möchte mir Auskunft geben. Mhm. Jetzt könnte ich mir natürlich bei dir auch vorstellen, dass du diese Sendung nutzen möchtest, um eventuell, vielleicht sie zu erreichen, sie anzusprechen. Selbstverständlich. Ja, also dann, wenn du das jetzt möchtest, kannst du ja vielleicht ein paar Sätze mal zu ihr sagen, in der Hoffnung, dass sie irgendwo vielleicht zusieht oder zuhört. Gerne. Also ich spreche sie jetzt mit Namen an, mhm. Edith, ich möchte bitte, dass du dich über 1Live bei mir meldest, weil es mir halt ziemlich weh tut, dass du weg bist und dass du dich nicht mehr meldest. Mhm. Also wie gesagt, sie kann sich hier bei uns melden über unsere Nummer, die 0180 5678 111. Aber sie hat ja wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, an dich ranzukommen, ne? Sie also, weiß, wo du wohnst? Ich wohne mittlerweile in Oldenburg, also nicht mehr in Nordenham. Mhm. Das heißt, und sie hat die neue Adresse nicht von dir? Nein. Mhm. Gut, dann würden wir das halt über 1Live über den BDR machen. Das wäre sehr nett, ja. Lieber Marc, auch dir drücke ich die Daumen, dass es irgendwie vielleicht irgendwas ins Rollen bringt oder gebracht hat, unser Gespräch. Ich wünsche es mir sehr. Alles Gute. Hm? Tschüss, Marc. Danke. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Marlene. Marlene ist 45 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend, Domian. Marlene, schönen guten Abend. Es geht um meine ältere Schwester. Sie ist seit circa 4 Jahren spurlos verschwunden, über Nacht. Über Nacht? Ja. Also sie hat sich zwar noch abgemeldet, aber alles stehen und liegen lassen. Was heißt abgemeldet? Also sie hat sich noch offiziell abgemeldet, haben wir erfahren, durch die Polizei, weil wir uns natürlich da erkundigt haben. Also beim Einwohnermeldeamt oder wo? Ja, ja, ja. Das hat sie gemacht? Das hat sie gemacht, aber nirgendwo mehr angemeldet. Mhm. Und mir geht's wieder Vorrednerin, die Polizei unternimmt ja nichts, weil sie ja volljährig ist. Mhm. Und was aber eigenartig ist, sie besitzt 5 Kinder und einen Enkel, den sie sehr liebt. Mhm. Und die jüngste Tochter war damals 16. Also sie hat sie praktisch vor verschlossener Tür dann stehen lassen und war verschwunden. Und wir haben also in den ganzen Jahren nichts mehr gehört von ihr. Mhm. Beschreib doch auch du noch mal die Umstände ein bisschen genauer. Hat sie ihren Koffer gepackt? Ist sie gegangen oder ist sie... Ja, also soweit wir wissen, ist alles stehen und liegen gelassen. War sie verheiratet? Sie ist eigentlich verheiratet, lebte getrennt. Mhm. Lebte dann mit einem Typen zusammen. Mhm. Und durch ihn hat sie da auch mehrere Lokale aufgemacht. Ja. Also auch finanziell ziemlich übernommen. Natürlich ging alles auf ihren Namen. Mhm. Und wie gesagt... Mit wie vielen Kindern lebte sie damals? 5. Die lebten alle zusammen mit ihr in der Wohnung? Nein, also es waren ein Teil, war noch bei ihr so 3 mhm. Stück oder 2 bis 3 Stück. Und dann gab es irgendwann diese dubiose Nacht... Genau. In der sie verschwunden ist. Genau. Sie ist gegangen und am Morgen nicht wiedergekehrt. Ja, also wir haben nie mehr was gehört. Mhm. Weder eine Karte, irgendeine Nachricht, gar nichts. Ja. Kein Mensch weiß was. Hat sie denn viele Sachen mitgenommen aus der Wohnung? Nee, nichts. Gar nichts. Auch keine persönlichen Sachen? Ja, also nicht das Schwester. Keine Kleidung, keinen kleinen Koffer? Ja, vielleicht das, Kleidung vielleicht eventuell. Mhm. Also mhm. Ich weiß nur, dass noch alles eben an Möbeln und so war alles noch da. Ja. Und sie hat auch überhaupt keine Nachricht hinterlassen? Nichts. Gar noch nichts. Nicht mal der Tochter und die lebte bei ihr. Mhm. Und das ist eben irgendwie alles komisch und dann war sie ganz stolz auf ihren kleinen Enkel, den sie jetzt hatte mhm. und den sie auch sehr liebte. Dieser Mann, dieser Typ, wie du es ausgedrückt hast, mit dem ja. sie zusammen war, hast du mit dem damals auch darüber gesprochen? Ja, der ist ja mit verschwunden. Ach, der ist mit verschwunden? Ja. Ach so. Beide verschwunden. Ach so. Habt ihr denn, ich vermute mir, dass sie ein eigenes Konto hatte, habt ihr das mal überprüft, ob sie sehr viel Geld noch mitgenommen hat? Oder kann man das gar nicht so als Schwester machen? Wenn, dann sind noch Schulden da, nehme ich an. Ach so. Eine ganze Menge. Ne? Also, aber was ich auch nicht verstehe, wir haben also ihnen allen geholfen, auch finanziell, also auch in den Gaststätten. Also könnte es denn sein, dass da finanzielle Gründe mitspielen, dass die beiden sich aus dem Staub gemacht haben? Schon, auch, aber dass sie sich eben überhaupt nicht meldet. Ich meine, man kann sich ja auch über jemand anders melden, irgendeine Nachricht mal hinterlassen, ne? Bei aber Kindern oder bei meiner Mutter oder. Du machst dir nicht die Sorgen, dass ein Verbrechen vorliegt? Doch. Warum? Ja, weil, wie gesagt, diesem Typen seine zweite Frau auch ziemlich mysteriös umgekommen ist. Mhm. Oder war das ähnlich vorausgegangen? Also hältst du es für möglich, dass dieser Mann jetzt im schlimmsten Falle deine Schwester umgebracht hat? Also ich weiß nur, er ging es ziemlich schlecht damals und es irgendwie passt alles nicht zusammen. Was heißt ziemlich schlecht? Körperlich schlecht? Ja, körperlich ziemlich schlecht. Mhm. Und irgendwas stimmt eben nicht, dass er also so jeden in den Stich lässt und sich nirgendwo mehr meldet. Also das ist schon natürlich Wahnsinn, 5 Kinder und ein Enkel und das so sang- und klanglos alles hinter sich zu lassen. Ja, auch bei meiner Mutter sich nie gemeldet oder was. Ne? Du kennst deine Schwester ja nun gut. Wie meine Schwestern halt kennt. Passt das zu ihrem Typ, so etwas zu machen? Eigentlich nicht. Mhm. Weil sie führte zwar vorher auch keine besonders gute Ehe, aber da ist sie ja auch nie weg. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihr und ihren Kindern? Naja, mal so, mal so. Mhm. Also, aber trotzdem denke ich, war so ein doch Bande vorhanden, also dass sie so abrupt alles abbricht. 4 Jahre sind nur vergangen. Fast 4 Jahre. Fast 4 Jahre. Und nichts gehört, gar nichts. Gar nichts. Du hast überhaupt keine Idee, wo sie sein könnte, was vorgefallen ist, nichts. Also wie gesagt, wir haben die Polizei eingeschaltet, wir haben versucht über Kirche und Ämter und Bekannte und also sämtliche Beziehungen spielen lassen, aber nichts. Mhm. Bekannte von ihnen, aber gar nichts. Die jüngste Tochter, sagst du, war 16. Damals, ja. Damals 16. Das sind also das erwachsene Leute mittlerweile. Ja, ja. Wie sehen die diesen Vorgang denn? Wie stehen die dazu? Ja, was extrem ist, gerade ihre älteste Tochter, die ist eben jetzt sehr depressiv deswegen. Mhm. Und meine Mutter halt, ist es eine große Belastung. Ne? Weil ich meine, mit 74 und weiß überhaupt nicht. Klar, ja. Und was ich mir so schwer vorstelle, ist, wenn man, dass einem die Hände so gebunden sind. Ihr könnt ja nichts machen. Ihr habt, du hast gesagt, ihr habt schon einige Sachen unternommen und das war's dann auch. Ja, ja. Ist es so, dass man da bei jedem Telefonklingeln so ein bisschen dran denkt, vielleicht ist sie's? Nee, eigentlich nicht mehr. Nicht mehr. Hm. Also es ist so ein Gefühl, als wenn sie tot wäre. Das habe ich schon im Voraus gesagt. Aber ich kann es schwer begründen, das Ganze. Es ist einfach so da. Sprichst du mit deiner Mutter auch über diese schlimme Vermutung? Ja, sie denkt selber. Die denkt das selbst. Ja. Mhm. Meine Geschwister alle. Mhm. Weil eben auch irgendwie alles so mysteriös ist. Es passt irgendwie nicht. Mhm. Und dann, wie gesagt, eben, dass man nichts hört. Ich meine, man kann ja auch über Dritte, man muss, wenn sie jetzt abgehauen ist wegen dem Geld von mir aus oder den Schulden, dann kann ich ja über Dritte mal eine Nachricht zukommen lassen. Also ich muss ja nicht. Oder ein Lebenszeichen. Die Polizei hat auch nichts unternommen, nachdem ihr der Polizei diese Vermutung geäußert habt, diesen Verdacht ausgesprochen habt. Nein, wir waren nur da gewesen mehrfach und dann hieß es eben wie der Vorrednerin, sie ist erwachsen und sie hat sich eben abgemeldet. Und gab es denn irgendwelche Bekanntschaften zu Freunden oder Verwandten von diesem Mann? Nee. Gar nichts? Da kenne ich nichts. Überhaupt niemanden? Mhm. Das heißt, da konnte man dann auch überhaupt nichts erforschen, dass man da irgendeinen Anhaltspunkt bekam. Gar nichts. Das klingt alles sehr traurig und so. Ja, das auch, ja. Mhm. Ja. Es klingt auch hoffnungslos irgendwie, was du sagst. Ja, das war deswegen so irgendwie so ein Ausweg jetzt vielleicht nochmal, so ein letzter Versuch. Hier anzurufen. Als ich das Thema hörte, habe ich gedacht, ich probiere es mal. Und wohnst du denn noch da, wo du früher auch gewohnt hast? Nein. Das heißt also, wenn sie diese Sendung sehen sollte. Ja, aber es sind noch Schwestern da, also ich meine, sie weiß auch, wo wir sonst wohnen, also sie wüsste. Also sie könnte schon Kontakt herstellen zu irgendjemandem aus der Familie. Wo meine Mutter wohnt, weiß sie auch. Würdest du und würde die Familie ihr denn alles verzeihen, wenn sie sich meldet? Ja, klar. Ja. Ja, ich meine, wir würden ihr auch helfen, wenn das jetzt irgendwie deswegen Probleme sind. Also sie braucht keine Angst zu haben, dass sie jetzt eine Lawine von Vorwürfen vorgehalten bekommt. Nein. Ich meine, wenn sie noch leben sollte, dann wären wir nur froh, wenn wir irgendwas mal hören würden. Mhm. Das wird schon reichen. Ja, und vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass dass das sehr, sehr wichtig ist auch für die Mutter. Genau. Also ich höre es immer raus, sie sagt es nicht direkt, aber sie ist eben sehr traurig und es belastet sie sehr. Und jetzt hatte sie wieder Geburtstag und wieder nichts. Ne? Und es ist wahrscheinlich dann jedes Jahr bei Geburtstagen oder Weihnachten, genau, kommt das alles hoch und sie steht irgendwie, das steht unausgesprochen im Raum. Ja. Redet ihr denn viel darüber oder ist man schon müde, darüber zu sprechen? Das ist immer so zeitweise. Also ich meine, das sind eben, wie gesagt, jetzt diese Tage natürlich häufiger. Und dann eben, wenn ich mit meiner Nichte erzähle, die, die dann eben anfängt zu weinen und total aufgelöst ist, das ist halt dann immer, ja gut, dann reden wir natürlich mehr drüber. Ne? Oder irgendjemand will irgendwas gehört haben, angeblich, wo sich wieder rausstellt, war eine Finte. Möchtest du sie persönlich ansprechen, jetzt hier in der Sendung? Ich glaube zwar nicht, dass sie diese Sendung sieht, aber vielleicht jemand, der sie kennt, hoffe ich doch. Ne? Wie heißt sie mit Vornamen? Anke. Anke. Also ich wäre sehr froh, falls sie noch lebt, wie gesagt, wenn sie sich irgendwie meldet. Ja. Bei irgendjemandem, es muss ja noch nicht mal von uns sein. Ja. Ja. Und sie kann sich, wie gesagt, eben auch bei uns melden. Ja, das wäre auch schön. Ja, ja, klar. Marlene, euch drücke ich auch natürlich den Daumen und hoffe, dass, dass nicht diese schlimmen Vermutungen sich bewahrheiten. Ja, ich hoffe es nicht, aber irgendwie, wie gesagt, also wir denken es mittlerweile alle. Ja. Ja. Okay. Dir alles Gute. Dir auch. Dankeschön. Ja, schönen Abend noch. Tschüss, Marlene. Tschüss. Tschüss. So, jetzt machen wir weiter mit, mit Josef. Und Josef ist 28 Jahre alt. Ja, hallo. Josef, schönen guten Morgen. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, plötzlich verschwunden. Ja, genau. Es geht dabei um meinen Bruder, der vor 10 Jahren verschwunden ist. Vor 10 Jahren? Vor 10 Jahren, ja. Wie alt war er da? Da war er 17. Beschreib die Umstände mal. Also, es war Freitag, ja. Und es war wie jeder, wie jeden Freitag. Er ging freitags immer in die Disco, wie auch diesen. Seine Freunde haben ihn mitgenommen. Und es war eigentlich ganz gewöhnlich, ganz normal eigentlich. Und er ist dann von dieser Disco nicht nach Hause gekommen. Also wir sind am nächsten Morgen, haben wir das denn entdeckt, dass er erstmal war er gar nicht da. Das war schon ungewöhnlich. Wir, das heißt die Familie. Ja. Ihr wohntet alle zu Hause, bei den Eltern noch. Ja, wir wohnten da damals noch alle zusammen. Und naja, dann haben wir beim Freund angerufen. Entschuldigung. Aber der meinte wohl, die hätten ihn wie jeden Freitag, also Freitagabend, also Samstagmorgen, so gesagt, abgesetzt, ja. Das ist so 15 Meter vor unserem Haus. Jedes Mal hätten die ihn abgesetzt und meinten auch, dass er wohl nach Hause kommen würde, aber er ist nicht nach Hause gekommen und wir haben seitdem nichts mehr gehört. Das heißt, dieser Freund, der ihn abgesetzt hat, das ist der aus eurem Bekanntenkreis, der ihn zum letzten Mal gesehen hat? Ja, ja. In welcher Form? Ja, also es waren noch mehr dabei. Okay, also die Gruppe, die im Auto war. Ja, genau. In welcher Verfassung war damals dein Bruder? War er besoffen? Nein, Gott. Also das ein bisschen eingetrunken war er sicherlich, aber das ist ja eigentlich ganz normal gewesen. Das war er eigentlich immer. Das ist ja nun eine wahnsinnige Sache. Da wird jemand aus dem Auto herausgelassen, soll nach Hause gehen und kommt nicht an. Richtig. Das wundert mich ja. Er ist immer wieder nach Hause, also er ist immer nach Hause gekommen. Der Weg ist auch nicht dunkel oder nicht oder irgendwas weiß ich. Lag irgendwas vor zu Hause oder war das Leben ganz normal? Ganz normal. Ganz normal. Super Verhältnis zu den Eltern, alles. Jetzt habt ihr an dem Tag das registriert, er ist nicht da, ihr habt telefoniert, ihr habt mit den Leuten gesprochen und immer mehr Fragen kamen wahrscheinlich in euch auf. Ja. Was habt ihr denn unternommen? Ja, also wir haben erstmal, weil er dann ganz verschwunden war, wir haben alles versucht, erstmal ihn so zu erreichen, aber dann haben wir eben die Polizei eingeschaltet. Ja. Wie lange, direkt an demselben Tag noch? Ja, also man muss ja eine gewisse Zeit, musste man ja warten, weil das... Die meinen dann immer, stimmt, ja. Es könnte sein, dass es bloß ein dummer Jungsstreich ist oder dass er wieder nach Hause kommt. Wie viele Tage muss man da warten? 3? Nee, also kommt drauf an, was vorgelegen ist. Also wir mussten dann so erstmal den Tag abwarten und dann sollten wir uns dann abends nochmal melden, wenn er dann nicht gemeldet hat. Was hat die Polizei dann unternommen? Ja, sie haben dann eine Suchaktion gestartet. Also die haben wohl ein paar Streifenwagen ein Foto mitgegeben oder ein paar Informationen, wo er sich so aufhält. Und da wurde dann eben gezielt mal nachgesucht und man hat auch nachgefragt, überall. Also man hat dann, wie die das eben machen, ich weiß da auch nicht weiter, also wie das so vor sich geht. Naja, und jedenfalls... Alles erfolglos. Alles erfolglos, ja. Und wir hatten auch damals schon über Radio oder sowas, haben wir gesagt, haben wir irgendwelche Meldungen gemacht, dass er sich melden soll oder über Fernsehen. Alles aber auch erfolglos. Alles erfolglos. Nicht ein Lebenszeichen, nicht mal ein Brief oder irgendwas. 10 Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre. Ja, und das nimmt mich immer noch mit. Also auch nicht nur mich, meine Familie nimmt das auch mit, meine Mutter. Das ist also... Also dieses klingt ja nun wirklich eigentlich nach einem Verbrechen, ne? Es könnte ein Verbrechen sein, aber Was hätte sich dann sicherlich auch mal jemand gemeldet. Also es wurde ja auch nichts gefunden, auch im Umkreis, da wo er verschwunden ist. Das ist nichts gefunden worden, gar nichts. Ja, das heißt ja, das ist ja noch kein, das heißt ja noch nichts. Ja, richtig. Gut, man hat auch im Ausland nachgefragt, ja, also so. Ihr habt ja wahrscheinlich in der Familie ganz viele Dinge schon durchdacht und gegrübelt. Wir haben alles gedacht, es können, wir hatten auch damals an Verschleppung gedacht, vielleicht, mhm. An eben auch Belgien. Mhm. Aber da hat man auch nachgefragt, es wurde nichts gefunden, gar nichts. Man hat überhaupt nichts rausgekriegt. Also Stichwort Kinderprostitution. Ja, könnte, ja, damit hatten wir damals auch sehr gespielt. Mit dem Gedanken, hätte auch sein können. Für euch ist aber ganz sicher, dass der Bruder nicht von sich aus einfach abgehauen ist. Also das, also da spielt kein Indiz dafür, weil es war immer alles super. Wir hatten ein super Verhältnis und wenn er mal meinte, es wäre schlecht, sagen wir mal so, er hat ein schlechtes Verhältnis mit der Eltern, aber es fällt ihm die Decke auf den Kopf, dann hätte er mir das gesagt, weil wir waren ja immer ein gutes Verhältnis. Ja, wir ja. haben alles zusammen gemacht. Josef, wie lange beschäftigt sich die Polizei eigentlich mit so einem Fall? Ja, wie lange hat sie sich beschäftigt? Also sie hat dann so ungefähr ein Jahr hat sie intensiv danach gesucht und so. Oder ist das immer mehr so in Vergessenheit geraten? Also wir wurden dann bloß nur beruhigt und so weiter. Und Was denkst du heute, was mit deinem Bruder passiert ist? Weiß ich nicht, vielleicht. Glaubst du noch daran, dass er lebt? Ja, ich glaube noch daran. Was meinst du, was passiert sein könnte? Keine Ahnung, vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht gab es doch irgendwie einen Krach, von dem ich nichts wusste. Oder es war irgendwas, vielleicht hat er was Dummes eingestellt an dem Abend. Hat ja auch sein können, und dass er dann einfach weg ist. Denkst du oft an deinen Bruder? Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann wirklich auch die abstrusesten Hypothesen hat. Ne? Sicher. Man stellt sich viel vor, aber man ist ja dann irgendwo auch traurig, weil es fehlt ein Teil in der Familie. Ich habe jetzt selbst auch schon Kinder. Und die denken ja auch, es ist ja ein Dumm, wachsen ohne Onkel auf in dem Sinne. Die Marlene hat das gerade gesagt, dass immer so die Geburtstage, Weihnachten. Ja, genau, diese Dinge, das ist das Schlimmste. Die man eigentlich immer mitgefeiert hat. Und dann fehlt immer, ein Stuhl ist immer leer. Ist es bei dir auch so, dass du, ich habe das gerade Marlene gefragt, zum Briefkasten jeden Tag gehst und denkst, vielleicht ist doch was drin, oder wenn das Telefon klingelt? Ja, also es ist immer noch im Hintergrund, also anfangs war es sehr schlimm. Da dachte ich immer, und es kam auch wie bei der Marlene Scharlatane, die dann gemeint haben, ich weiß, wo er ist und so, und auch gegen Geld. Da ist man sehr auf die Hose gefallen, dann hat man sowas nach langer Zeit eben mal ignoriert, man hat einfach nicht mehr dran geglaubt. Aber man guckt doch schon im Unterbewusstsein immer mal mehr rein in den Briefkasten oder nimmt den Hörer mal schneller auf. Wie heißt dein Bruder mit Vorname? Der heißt Karl-Heinz. Karl-Heinz. Also die ganze Familie und du, ihr werdet überglücklich, wenn Karl-Heinz sich melden würde. Ja, super. Das wäre das größte Glück, vermutlich, was passieren könnte. Ja. Möchtest du auch irgendwas sagen oder vielleicht versuchen, ihn anzusprechen hier über die Sendung? Ja, bitte. Okay, dann würde ich sagen, also Karl-Heinz, falls du das jetzt hörst, bitte, also melde dich bei der Redaktion, Domian, wenn du das jetzt siehst. Also wir würden uns alle sehr freuen, du fehlst uns sehr. Und naja, ich hoffe, du machst da was. Auch in deinem Fall hoffen wir natürlich alle, Josef, dass vielleicht ein Lebenszeichen, irgendein Lebenszeichen von ihm kommt. Irgendein Lebenszeichen. Ja, das ist eine verdammt lange Zeit, 10 Jahre. Ja, sicher. Ja. Alles Gute. Oh, danke schön. Tschüss, Josef. Okay, vielen Dank für die Mühe, die ich Ihnen gemacht habe. Ja, keine Mühe. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Thank you. 1:37, 35 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das ist wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt plötzlich verschwunden. Ist jemand aus eurem Umfeld plötzlich verschwunden, verschwunden vielleicht bis heute? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, meine Telefonnummer hier im Studio 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, 0180 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Es geht weiter mit Susanne und Susanne ist 36 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Susanne. Also bei mir sieht es so aus, ich habe eine Freundin, die habe ich jetzt seit 11 Jahren nichts mehr von ihr gehört. Die ist auf einmal auch so von heute auf morgen verschwunden. Ne? Wir kannten uns 5 Jahre und ich denke, in den 5 Jahren lernt man sich doch ganz gut kennen. War es deine beste Freundin während dieser Zeit? Nee, nicht nur. Ich hatte noch andere von, aber wir hatten sehr guten Kontakt. Mhm, ja. Und sie hatte Probleme in der Familie und da hatte ich ihr geholfen. Also sie ist da mit ihren Kindern weg. Ihr Mann hat sie geschlagen und die Kinder hat er geschlagen und mein Mann und ich, wir haben sie dann weggebracht. Wohin? Nach Obernburg. Und sie also ich meine jetzt nicht in welchen Ort, sondern wohin habt ihr sie geschafft? In eine andere Wohnung oder zu Freunden? Ja, zu Freunden. Sie sagte, sie kommen dann schon weiter. Und das lief dann auch. Sie hat sich dann auch gleich abends dann gemeldet. Also das ging morgens los. Ne? Und das war ungefähr 1 oder 2 Stunden sind wir gefahren. Also abends hat sie dann angerufen, sagt sie, ja, sie ist also jetzt in Sicherheit, ihr kann da jetzt nichts passieren. Und wir hören dann wieder voneinander. Moment, ihr habt sie von zu Hause weggebracht? Ja. Und habt sie zu anderen Freunden? Ja. Gebracht. Und ja, dann hat sie von da aus angerufen und hat gesagt, ist es gut oder wie? Nee, das war so. Wir haben sie zum Treffpunkt gefahren und dort ist sie dann mit jemand anders weitergefahren. Mit Freunden von euch? Ja. Nee, nicht von uns, also von ihr, andere Freunde. Ah, ja. Ja, und sie ist dann weggezogen, später wieder nach Hannover. Also zu ihren Eltern, ne? Ich wusste, dass sie da die Eltern haben, hat und sagte, sie will auch da wieder hin und wir hatten eigentlich immer Kontakt. Und wenn es ihr möglich war, ist er auch oftmals runtergefahren zu uns, hat uns besucht. Ja, und dann kam auch dieser besagte Tag, dass sie von heute auf morgen verschwunden ist. Ja, also sie war dann öfters auf Reise, geschäftlich. Ich weiß zwar nicht, was sie da gemacht hat. Das wollte sie mir auch nicht so sagen. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, Claudia, irgendwie läuft da was verkehrt, ja? Was machst du für Geschäfte, ja? Weil sonst hat sie eigentlich alles so mir erzählt. Ja, und dann sagte, darüber kann sie mir nichts sagen. Später mal, ja? Es wäre irgendwie, wenn du zu gut, wenn ich zu viel davon wüsste. Und dann sagte, na gut, wenn das später mal besser geht oder so und möchtest mit mir reden, dann rede halt mit mir darüber, ja? Okay. Wie und wann hast du denn erfahren, dass sie weg ist? Ja, das war, ich habe dann ein Kind gekriegt und ich kam dann aus dem Krankenhaus heim und mein Mann sagte, ich fahre noch mal weg, ich komme dann wieder. Und auf einmal stand die Claudia an der Tür, ja. Und da haben wir uns so ein Jahr nicht mehr gesehen. Und ja, dann war sie übers Wochenende bei uns und ist dann wieder weg. Ja, und dann ein paar Monate später, also wir haben immer telefoniert, ne? Monatlich oder auch mal so alle 14 Tage, also wir standen ständig in Kontakt. Ja. Ja, und dann habe ich eine Karte von ihr bekommen, da war sie in Urlaub in Österreich und da stand dann drauf, ja, hallo Susi, mir geht's ganz gut, ganz super und ich fliege in die USA, in 14 Tagen komme ich wieder zurück und dann, was war denn das letzte Lebenszeichen von ihr? Das war die Karte. Das war diese Karte. Diese Karte, ja. Und danach hattest du denn eine Adresse von ihr? Nee, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Nee. Als sie dich da besucht hat, nachdem du aus dem Krankenhaus wiedergekommen warst. Ich hatte nur eine Telefonnummer. Ach so. Wo ich sie erreichen konnte. Und diese Telefonnummer war dann auch gesperrt oder? Ja, da ging keiner mehr dran. Und mich hat es irgendwie gewundert, also nach 3 Wochen denke ich, Mensch, sie könnte sich ja mal melden oder mal eine Karte schreiben oder sonst was. Und ich habe versucht, sie zu erreichen. Und auf einmal war das Telefon, der Anschluss war nicht mehr. Was ist denn eigentlich mit den Kindern? Ja, das weiß ich auch nicht, was mit den Kindern. Was hat sie dir denn damals erzählt, was mit den Kindern? Sie ist mit den Kindern in die Staaten. Ach, sie ist mit den Kindern? Mit einem Mann, ja, mit einem Mann. Sie hat einen Mann kennengelernt. Den du aber nicht kennengelernt hast. Den habe ich nicht kennengelernt. Mhm. Das ist jetzt 11 Jahre her, ja. Diese Postkarte. Ja. Mhm. Und es ist total komisch, weil wir eigentlich einen guten Kontakt hatten. Mhm. Und sie hat draufgeschrieben, aber so gut dann doch auch nicht mehr, wenn du gerade sagst, dass ihr damals schon ein Jahr kaum miteinander gesprochen habt. Ja, doch, monatlich hatten wir schon immer mal gesprochen. Ach so, das schon, ja. Aber sie auf einmal diese Karte und das war's, ja. Was denkst du dir, was da vorgefallen ist? Manchmal habe ich mir irgendwie so gedacht, weil sie so ein bisschen verschwiegen war mit ihrem Job, was sie da hatte, dass da irgendwie was verkehrt läuft. Ich weiß ja nicht, was sie da gemacht hat. Was vermutest du? Kann ich so gar nicht sagen. Mhm. Sie hatte... Ja, sie muss ja irgendwas Illegales gemacht haben, ja, oder irgendetwas, wofür sie sich schämt. Vielleicht ist sie auf den Strich gegangen oder so. Ja, das weiß ich nicht, weil sie war ja auch alleine mit den 2 Kindern, ne? Mhm. Und irgendwie muss sie ja auch Geld verdienen, ja. Und es könnte ja auch sein, dass sie sich, dass sie im Prinzip ein ganz neues Leben hat anfangen wollen in Amerika. Ja, das habe ich auch erst gedacht. Und hat alle Verbindungen gekappt. Ja. Dennoch tut es dir leid und du würdest gerne wissen, wie es ihr geht und hättest doch gerne mal irgendein Signal von ihr. Genau, ob sie überhaupt noch lebt, ja. Mhm. Weil am Anfang habe ich mir wirklich große Sorgen gemacht. Auch mein Mann sagte, das gibt's nicht, das ist auch gar nicht so ihre Art. Mhm. Lernt einen Typ kennen und verreist dann in die Staaten mit dem und kommt nicht mehr, ja. Es könnte ja sein, dass sie wieder in Deutschland ist. Sie heißt Claudia und Claudia würde, und Susanne würde sich sehr freuen, wenn Claudia sich bei ihr meldet. Ja. Wohnst du noch da, wo du damals gewohnt hast? Im selben Ort, aber nicht mehr in derselben Wohnung. Und die Telefonnummer, das ist alles geblieben. Das ist alles geblieben, Das ist alles geblieben, ja. Susanne, auch für dich drücke ich die Daumen, dass die Claudia sich meldet. Also wir würden uns, auch mein Mann, wir würden uns riesig freuen, wenn sie mal ein Lebenszeichen von sich geben würde. Ne? Ja, okay. Alles Gute, Susanne. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Jetzt ist am Telefon Till. Nee. Sie oder er ist es nicht mehr. Dann haben wir jetzt Anna in der Leitung. Anna 26. Ja. Ja, hallo Anna. Ja, hallo Domian. Erstmal wollte ich sagen, ich finde deine Sendung unheimlich toll und die hilft unheimlich in schweren Zeiten. Ja, und dann... Vielen Dank. Aber du hast wahrscheinlich auch was Schwieriges oder Schweres für dich zu erzählen, wenn richtig. Du heute anrufst, ja. Genau. Plötzlich verschwunden. Ja, das bin ich. Das bist du? Ja. Du bist plötzlich verschwunden. Richtig. Und zwar... ist das jetzt ein halbes Jahr her und ich musste auch alles stehen und liegen lassen und wo bist du denn plötzlich verschwunden? Aus welchem Zusammenhang? Hast du eine Familie gehabt? Hast du eine... Ich hatte einen Mann, habe 2 Kinder, ein ganz kleines und einen großen und mein großer Sohn ist da geblieben. Und, wie alt ist der große Sohn? Der ist 10. 10 Jahre? Ja. Das heißt, das kleine Kind, wie alt ist das? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, das hast du mitgenommen? Genau. Du hast einen Mann gehabt, ihr habt eine Wohnung gehabt, ein normales familiäres Umfeld. Richtig, genau. Und dann bist du abgehauen? Richtig. Mit dem Kleinen? Ja. Warum? Mein Mann hat mich misshandelt und hat mir hinterher gedroht, mich umzubringen. Ja. Und ist mit dem Messer auf mich losgegangen und da musste ich dann, holt er die Staube auch raus. Was? Da musste ich auch ganz schnell raus. Ja. Aus der Wohnung und alles und und habe auch alles da lassen müssen. Wie lange hattest du denn Zeit, dich ein bisschen vorzubereiten auf diese Flucht, nenne ich es jetzt mal? Ein Tag. Ein Tag. Also das heißt, ein paar Koffer hast du packen können? Gar nicht, nein. Also ich... habe bei ihm unter voller Kontrolle gestanden und hatte halt keine Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen oder wegzukommen. Also ich musste von jetzt auf gleich gehen. Und wie ist es dir denn gelungen, von ihm da rauszukommen? Er ist morgens zur Arbeit gefahren und dann habe ich mich ins Zug gesetzt und bin zum nächsten Frauenhaus gefahren. Ja, mit dem kleinen Kind. Richtig. Ja. Wieso hast du den älteren Jungen nicht mitgenommen? Ja, das er wollte da bleiben und er ist in der Schule und alles und sagst ja, du? Ja, und er hatte das alles nicht so auch realisiert und mitgekriegt. Mhm. Und hat denn dein Mann den Jungen auch misshandelt und geschlagen? Nein, die Kinder gar nicht. Die Kinder gar nicht, nein. So, der ist also dann zu Hause geblieben bei dem Mann. Du bist ins Frauenhaus gefahren. Richtig. Wie ging es dann weiter? Ja, dann haben wir uns von da aus eine Wohnung gesucht. Mhm. Und jetzt lebe ich alleine. Ganz alleine? Ja. Und wo ist also jetzt... Also mit meinem kleinen Kind. Ach, mit dem kleinen Kind schon. Mhm. Ja. Hast du mit dem Mann irgendwie nochmal Kontakt aufgenommen? Gar nicht. Das heißt, er könnte jetzt hier auch anrufen und könnte mir erzählen, Anna ist weg. Normalerweise guckt er so spät nicht mehr. Nee, ich meine jetzt nur so rein theoretisch. Also er weiß nicht Bescheid von... Er weiß gar nichts. Nein, keiner weiß, wo ich bin. Meine Eltern nicht, Bekannte nicht. Weil Freunde, so habe ich nicht mehr gehabt. Er hat mich ja halt ständig kontrolliert. Hättest du auch Angst, dass er dich ausfindig macht? Ja, wahnsinnig. Ich zitter jetzt auch überall. Und, und wieso wussten deine Eltern das nicht, wo du bist? Ja, das ist eigentlich wie bei dem Vorredner da. Ich kenne meine Mutter nicht so lange und und ich traue ihr halt auch noch nicht so. Und das ist mir einfach zu gefährlich, mich irgendwo zu melden. Gibt es denn irgendjemanden auf der Welt, der sich Sorgen jetzt um dich macht und denkt, Mensch, wo ist die Anna bloß? Hoffentlich ist nichts passiert. Vielleicht ein paar Bekannte oder Freunde, die nicht so mitgekriegt haben, was... Die haben wohl mal gesehen, wenn ich blaue Augen hatte oder irgendwelche Schrammen hatte, aber dann habe ich immer gesagt, ich bin die Treppe runtergefallen. Und die haben wohl gesagt, sie glauben das nicht, aber... Also du hast eigentlich auch kein so schlechtes Gewissen niemandem gegenüber, dass du jetzt so abgetaucht bist in die Anonymität. Also ein bisschen schon, aber es ist einfach sicherer für mich. Mhm, ne? Verständlich, ja. Weil da geht es wirklich einfach nur darum... Hast du Sehnsucht nach deinem Sohn? Ja. Ja. Ja, und das ist eigentlich das Einzige, was mir... Das glaube ich, ja. ...wahnsinnig wehtut und... Und da gibt es ja auch keine Lösung im Moment, ne? Da gibt es überhaupt nichts, was ich machen kann, weil wenn ich mich da melden sollte oder irgendwie an das Kind rankommen will, dann kriegt er mich und dann... Bist du sicher, dass wirklich sicher, dass er den Jungen gut behandelt? Er behandelt den gut, ja. Das ist das Problem. Was meinst du, was dein Sohn, der nun auch 10 Jahre alt ist, und dann kriegt man ja schon sehr viel mit, was der jetzt über dich denkt und über die ganze Situation? Also, ich sag mal so, er hat auch da noch Oma und Opa und alles wohnen. Und die haben ihn auch wohl, denke ich mal, ziemlich stark beeinflusst. Hat er das je mitbekommen, dass du von deinem Mann geschlagen wirst? Also er hat, da war er ganz klein, da hat er mal mitgekriegt, da hat er mich die Treppe runtergeschmissen. Aber da war er halt noch zu klein. Das klingt, was du erzählst, nach schweren Misshandlungen. Ja, also er hat mir vorgeschrieben, wann ich essen muss oder wann nicht. Wann du essen musst? Ja. Aha. Also was hat er, erzähl das mal, damit wir das mal begreifen, was du vielleicht da für eine Hölle gehabt hast. Ja, also er hat mir gesagt, wenn ich jetzt essen sollte, dann musste ich auch essen. Wenn ich sitzen sollte, sollte ich mich hinsetzen. Ich durfte nur sprechen, wenn er das sagte. Und das war schon ziemlich Wahnsinn. Also, hat er dich sehr oft auch geschlagen? Oft geschlagen? Also zum Schluss hinterher war es nur noch so, dass er eigentlich immer ausgeflippt ist wegen, weiß ich nicht, wegen nichts. Er hat auch nicht getrunken als Entschuldigung oder so. Hat er dich manchmal auch sehr heftig verletzt? Ja, also ich konnte dann ab und zu nicht mehr laufen und halt, dass ich hätte zum Krankenhaus gemusst und so, bin aber nicht hingefahren, weil ich auch zu viel Angst hatte. Hat er dich auch vergewaltigt? Nein, so eigentlich nicht. Mhm. Ich meine, ich hatte zu viel Angst, ich konnte da sowieso nichts zu sagen. Dann. Wie meinst war du, dann was mal ich... eine Zeit, wo er dann ganz nett war, dann hat man es halt gemacht. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? Über 10 Jahre. 10 Jahre, über 10 Jahre. Ja. Hat er sich so allmählich gewandelt oder war er immer schon... Daran der Hochzeit hat er sich ganz verändert. Das hast du 10 Jahre ausgehalten? Ja, Angst. Und es war das Kind da und... Bist du seit einem halben Jahr, ne? Sagst du, bist du weg von ihm. Ist das für dich eine Erleichterung? Sagst du jetzt, ist es gut, dass ich es gemacht habe, endlich gemacht habe? Ja, so gesehen schon, ne? Also es ist wahnsinnig toll, weil man kann wieder atmen, ohne Angst zu haben, wieder irgendwie Ärger zu kriegen oder irgendwie so, das ist schon... Und die Leute im Frauenhaus, haben dir auch geholfen, jetzt hier eine Existenz aufzubauen, eine Wohnung zu finden, Arbeit oder wie? Ja, das schon, also... Das schon, das war schon so ganz gut. Wie denkst du die Zukunft? Willst du auf jeden Fall unabsehbare Zeit lang so anonym weiterleben? Oder gibt es Überlegungen, irgendwann, wenn du dich gefangen hast, doch wegen des Sohnes nochmal Kontakt mit ihm aufzunehmen? Also ich werde versuchen, das irgendwie, ja, ich weiß noch nicht wie, wenn ich da irgendwie anonym drankommen könnte, das wäre schon ganz gut. Aber sonst würde ich mich da nicht mehr melden. Ich habe einfach zu viel Angst. Hast du Angst, auf die Straße zu gehen? Heute? Ja. Ich habe Angst in meiner Wohnung. Ich habe die Tür abgeschlossen und einen Riegel vor und... Was meinst du, was er machen würde? Bin in der Wohnung am Zittern. Ja. Und wenn er dich finden würde, was denkst du, was passieren würde? Also das kann ich mir eigentlich, glaube ich, gar nicht so ausmalen. Ich denke mal, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass irgendwas für mich überblieben bleiben würde. Was ist das für ein Teufel? Das ist... ja, also ich denke mal, wenn der mich irgendwie finden sollte oder so, dann könnte ich einpacken. Dann wäre alles vorbei. Ich habe das gerade nochmal so extra nachgefragt, ob er den Jungen auch gut behandelt. Ich denke mir, wenn jemand so... Also den schon, ja, ich hatte nur gegen mich. Ja, ich wundere mich, wenn jemand so drauf ist, so bestialisch gepolt ist, wie erklärst du dir das, dass sich das immer dann nur bei dir abgeladen hat? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Seine Eltern, die waren auch wohl nicht so top immer zueinander, ob das davon kommt, ich weiß es nicht. Hast du diesen Mann? Gar nicht, er ist mir im Endeffekt egal, weil er hat mir einfach zu doll wehgetan. Also das war, er hat mich kontrolliert, ich hatte eine halbe Stunde Zeit zum Einkaufen. Ich kam nach Hause, da wusste er schon, dass ich mich mit Verkäufern unterhalten hatte. Und du durftest dich also auch nicht mit irgendwelchen Leuten unterhalten auf der Straße? Nein, überhaupt nicht. Ich durfte nur zur Arbeit fahren und auch mit niemandem reden. Ja. Und er hat das auch kontrollieren lassen. Von wem? Von Freunden, die ich nicht kannte, oder? Also Anna, ich finde es ausgesprochen gut und richtig und konsequent, dass du da abgehauen bist. Es war eigentlich längst überfällig und ich glaube, man kann nur Frauen Mut machen, die in ähnlicher Situation leben, wie du gelebt hast, diesen Schritt so schnell wie möglich zu unternehmen. Du bist der Beweis dafür, dass es halt auch geht und dass man diese Angst dann auch überwinden kann, die du ja auch hattest. Ja, also er hätte mich, wenn ich da geblieben wäre, hätte er mich, dann wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr da. Also er hatte, in letzter Zeit hatte er richtig vor, mich umzubringen. Ihm war das auch egal, ob er dann ins Gefängnis kommt oder nicht. Also Anna, ich wünsche dir jetzt hier für dein neues Leben, was ja gerade erst angefangen hat, alles Gute. Und lass dir viel, viel Zeit und bleibe bloß auf Abstand. Das klingt wirklich sehr gefährlich. Also ich gucke jetzt auf das deine Sendung und das hilft mir auch ab und zu wohl. Weil so oft genug erkennt man sich darin wieder. Wollte nur sagen, du hilfst ganz vielen Leuten ganz toll. Und vielen Dank. Alles Gute dir. Toi, toi, toi, toi. Ich habe doch noch eine Psychologin. Ja, möchtest du gerne mit der noch sprechen? Das wäre vielleicht ganz toll, weil es ist jetzt im Moment, dass ich vor jedem Geräusch Angst habe. Ja, das ist gar kein Problem. Anna, du musst jetzt nur auflegen, du weißt, du kennst das Verfahren, und dann wird die Elke ist heute da, dich sofort zurückrufen. Das wäre toll. In Ordnung? Okay. Alles Gute, toll, toll, toll. Tschüss. Und viel Glück für deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, jetzt gibt es den zweiten Versuch noch mit Türz. Nee, Türzer. Will wohl nicht, oder da haben wir irgendeinen Defekt. Dann haben wir noch Nadja, 21 Jahre alt. Ja, ich bin's, Domian, hi. Nadja, hi. Hi. Es geht darum, es ist jetzt eine weniger traurige Geschichte, also schon ein bisschen traurig, aber im Gegensatz zu den anderen Sachen weniger dramatisch. Und es ist halt so, dass ich Silvester auf einer Party war im Schauspielhaus Bochum. Nach meiner Schicht, also ich habe gearbeitet bis 12:30 Silvester, nachts. An der Bar, oder was? Nee, telefoniert habe ich. Telefoniert bis 12:30 für so ein Callcenter. Und da war eigentlich das Silvester schon ziemlich mies. Nur auf der Party war dann halt ein Typ mit dem ich recht gut verstanden habe an dem Abend und so weiter. Und dann war ich dann doch sehr gut gelaunt den ganzen Abend. Und am nächsten Morgen rief er dann auch zu früher Stunde schon an und wollte sich dann abends mit mir verabreden und essen gehen und so weiter. Ja, ich musste dann wieder arbeiten, ging, kam dann nach Hause, war schon fertig gemacht zum Essen gehen und alles. Und ja, dann war er auf dem Anrufbeantworter und da hat er dann gesagt, dass er dummerweise arbeiten muss, zufälligerweise halt. Und dass ihm ja furchtbar leid tät und ob wir uns nicht morgen treffen, gegen 12 und so weiter und so fort. Und dann rief er noch ein zweites Mal auf den AB an. Er hätte ja so ein schlechtes Gewissen, er wäre jetzt auf der Arbeit. Und ja. Und nun ist er bis heute verschwunden. Ja, ja, und dann kam er halt am nächsten Tag auch nicht. Ja, und jetzt ist er halt verschwunden. Wahrscheinlich nicht so ganz dramatisch. Es könnte ja simpel gedacht sein, dass er einfach keinen Bock auf dich hat. Ja, aber dann hätte er ja nicht so nett irgendwie 2-3 Mal auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Ja, Männer sind manchmal kurios. Also das fand ich halt ein bisschen merkwürdig an der Stelle. Da ist er einfach eine feige Socke, der nicht klar sagt, hier, ich habe doch keine Lust. Oder er hat aber auch wirklich 3-4 Mal gesagt, ich will dich aber wirklich sehen und deswegen müssen wir uns morgen um 12 und so weiter. Ne? Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wie heißt denn der mit Vorname? Christian heißt Christian. Leute, du kannst Christian jetzt den Kopf waschen. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Leg los. Ja, Christian, ich fände es nett, wenn du mich nochmal aufklären würdest über die Versetzungsaktion. Ja. Und ich fand es ja eigentlich sehr angenehm, was sich jetzt ins Gegenteil umgedreht hat. Aber er hat noch eine kleine Chance. Ja, natürlich. Mhm. Ich find, ja, wer weiß, was dazwischen gekommen ist. Vielleicht hat er auch... Also er hat mir auch direkt beim ersten Telefon gesagt, dass er einen Hund hat und eine Ex-Freundin. Einen Hund und eine Ex-Freundin. Ja, siehst du, es gibt viele, viele Möglichkeiten, was da vielleicht dazwischen gekommen sein könnte. Vielleicht gibt es eine ganz plausible Erklärung, die Christian vorbringen könnte. Also lieber Christian, wenn dir was gelegen ist an dieser sehr netten Nadja, dann ruf sie mal ganz schnell nochmal an. Du hast ja die Telefonnummer und vielleicht könnt ihr euch dann noch mal treffen. Nadja, ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Luigi Ransinghoff. Und wir sind morgen um 1 Uhr wieder da im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1Live mit einer offenen Telefon-Talkshow für alle eure Themen. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und sage bye bye bis morgen. Ciao.